verstanden, was soll das nur? Du lebst alleine in deiner Diktatur. Und alles außerhalb davon ist, macht dir Angst. Die Mauerschützen sind das Letzte, was du willst.